es funktioniert. Denn ich hab so vieles noch nicht ausprobiert. Und ich frage, wie es geht, wer die Frage nicht versteht. Weiß ich jetzt Bescheid, denn ich bin dann gesperrt. Warum wird man von Nintendo nicht genutzt mit Zone? Warum weiß ich nach der Fläche, dass er nicht mehr wo ich wohne? Warum bin ich schon 30 und sehe erst die 14 aus? Warum wachsen hier nach oben Haaren raus? Ich bin neugierig, wie alles funktioniert. Denn ich hab so vieles noch nicht ausprobiert. Und ich frage, wie es geht, wer die Frage nicht versteht. Weiß ich jetzt Bescheid, denn ich bin dann gesperrt. Warum bin ich bei Offenbach eigentlich nicht Sängerin? Warum finden meine Träger 24 Flaschen drin? Warum bin ich immer alles und bekomme meistens nix? Warum bin ich mit Gott nicht halt auch, wenn ich schwitz? Ich bin neugierig, wie alles funktioniert. Denn ich hab so vieles noch nicht ausprobiert. Und ich frage, wie es geht, wer die Frage nicht versteht. Weiß ich jetzt Bescheid, denn ich bin dann gesperrt. Warum sind so viel Arschgesichter in der Politik? Warum will jeder Frieden, aber über alles Krieg? Warum gibt es in die Kirche für den Glauben auch noch Geld? Warum gibt es so viel Scheiße auf der Welt? Ich bin neugierig, wie alles funktioniert. Denn ich hab so vieles noch nicht ausprobiert. Und ich frage, wie es geht, wer die Frage nicht versteht. Weiß ich jetzt Bescheid, denn ich bin dann gesperrt. Warum werd ich mir Müll poppen, ich bin mit Feldfänger ab? Warum hängt um meinem Pipi noch ein kleiner Hut? Warum scheiße Pinguine 40 cm weit? Warum bin ich schon mal 15 Meter breit? Ich bin neugierig, wie alles funktioniert. Denn ich hab so vieles noch nicht ausprobiert. Und ich frage, wie es geht, wer die Frage nicht versteht. Weiß ich jetzt Bescheid, denn ich bin dann gesperrt. Warum nenn ich mich Würde und bin nicht gescheit? Warum mach ich alles morgen und ich bin hier so verholt? Warum fühl ich, wenn ich gerade hör, wie plötzlich Scheiße an? Warum mein ich keine Bombe, aber Punk? Ich bin neugierig, wie alles funktioniert. Denn ich hab so vieles noch nicht ausprobiert. Und ich frage, wie es geht, wer die Frage nicht versteht. Weiß ich jetzt Bescheid, denn ich bin dann gesperrt. Ich bin neugierig, wie alles funktioniert. Denn ich hab so vieles noch nicht ausprobiert. Und ich frage, wie es geht, wenn ich frag, der nicht versteht. Weiß ich erst Bescheid, wenn ich nicht dann geschmiert. Ha ha ha!